Gespräch 2. Schwester Sonja, haben Sie einen Augenblick Zeit? Ich wollte mit Ihnen noch einmal über die Verwechslung heute Morgen sprechen. Ja, natürlich. Ich weiß, das wäre beinahe ganz schön schiefgelaufen. Das kann man wohl sagen. Also, Sie haben zwei Patientinnen mit dem Namen Büttner auf der Station. Ja, und jetzt kam noch dazu, dass Frau Anneliese Büttner zur Bronchoskopie und Frau Anna Büttner zu Ihnen zur Leberpunktion in die Diagnostik gebracht werden sollte. Und Sie haben uns die Anneliese gebracht. Wussten Sie nicht, dass es zwei Frauen mit dem Namen Büttner auf der Station gibt? Ich bin ja heute erst aus der Freiwoche zurückgekommen. Und dann sollte alles ganz schnell gehen, weil Sie schon angerufen hätten, wo die Patientin denn wäre. Ja, und dann stand noch auf der Krankenakte der Vermerk, nüchtern lassen. Und da habe ich nicht großartig weiter nachgefragt. Ich finde, wir sollten über dieses, ich nenne es mal, kritische Ereignis kurz berichten. Es gibt einen Meldebogen. Den können wir ja gemeinsam ausfüllen. Es ist ja zum Glück nichts passiert. Ja, aber wir sollten es dokumentieren. Das macht vielleicht alle Beteiligten ein wenig aufmerksamer. Möglicherweise können wir zum Beispiel durch die Einführung von Patientenarmbändern zur Identifikation solche Fehler minimieren.